Ich bin Fleischfresser, aber ich fühlte schon immer wie ein Pflanzenfresser. Thema Wechselesser um 16 Uhr in Ich gestehe. Sehnsucht ist Gift, zerstört deine Wirklichkeit. Denn du siehst die Wahrheit nicht, bis die Realität dich trifft. Einsamkeit ist Gift, frisst dich auf, zerstört dein Selbst, bis deine Seele bricht. Bis deine Seele bricht. Alle sind vergiftet, niemand da, der hilft, wen es wohl als Nächsten trifft. Wen es wohl als Nächsten trifft.